Niemandsland. Ein neues Niemandsland beginnt. Wir befinden uns in der Woche vom 15. bis zum 22. Februar 2021. Willkommen! Mein Name ist Detlef Jeskatz, ich begrüße Sie auf Kontrabande FM 91.4 und im Streaming im Internet unter www.kontrabanda.org. Ein großer Vorteil des Alters liegt darin, dass man nicht länger die Dinge begehrt, die man sich früher aus Geldmangel nicht leisten konnte. Das hat Charlie Chaplin einmal gesagt, am vergangenen 21. Januar, und zwar 1921, war der Erfolgsfilm The Kid von und mit Charles Chaplin zum ersten Mal in den Kinos. Bleiben wir bei den Zitaten kluger Menschen. Giacomo Puccini: Ich empfinde die kleinen Dinge und nur sie liebe ich zu behandeln. Am 1. Februar 1896 gab es ja die Premiere von Puccinis Oper La Bohème. Und am 3. Februar 1821 war der Geburtstag der britisch-amerikanischen Ärztin Elizabeth Blackwell. Die sagte einmal: Wenn die Gesellschaft nicht die freie Entwicklung der Frau akzeptiert, dann muss die Gesellschaft umgestaltet werden. Und von einem wirklich interessanten Kaliber war die Frau Lola Montes, die Tänzerin. Die hatte am 17. Februar 1821 Geburtstag. Ich kann mich mit dem Vesuv vergleichen, der für erloschen galt, bis er plötzlich wieder ausbrach. Das hat sie einmal zu König Ludwig gesagt. Etwas über die Wissenschaft. Die Wissenschaft ist der Vertraute in der Wildnis, der Gefährte in der Fremde, der Erzähler in der Einsamkeit, der Wegweiser in Freud und Leid, die Rüstung wider Feinde und der Schmuck für Freunde. Heinrich Barth. Am 16. Februar, am Dienstag, da war nämlich Fastnacht. Am 16. Februar 1821 war der Geburtstag des deutschen Afrikareisenden Heinrich Barth. Die heutige Sendung möchte ich mit einer kleinen Reportage beginnen, und zwar einem Interview mit zwei sehr merkwürdigen Zeitgenossen. Es handelt sich um meinen Beitrag zum Internationalen Tag des Radios oder Welttag des Radios am vergangenen Samstag, dem 13. Februar. Samstag, Internationaler Tag des Radios, 13. Februar. Wir befinden uns hier am Park in der Nähe des Zoos und ich hole mal die Meinung von einem blauen Riesenpapagei. Ja, wie geht's denn? Aha. Er sitzt da mit einem Kumpel, die unterhalten sich. Jetzt rufen sie mir etwas zu, sie drohen mir, ich soll verschwinden. Also, Internationaler Tag des Radios. 13. Februar 2021. Ein Interview mit zwei Riesenpapageien. Die haben ein wunderschönes, dunkelblaues, nachtblaues Gefieder. Und die sehen wirklich spektakulär aus. Jetzt fangen sie an, sich zu prügeln oder sich zu paaren. Das kann man im Moment nicht genau erkennen. Aber hier ist richtig was los. Im Papageienkäfig, hier im Ciudadela Park, am Jardín Zoológico de Barcelona. Adelante. Gracias. Es todo un espectáculo. fragst du mich, ich sag vernünftig, warst du nie. Hast die Koffer vor die Tür gestellt. Mein Kumpel, dein Ex, flüchtet aus Berlin. Das bisschen Ego-Trippin, leichtes Sein, zwei Steppen, kannst nur du, so schön. Das bisschen Ego-Trippin, süßes Augenzwinkern, machst nur du, so schön. Mit deinem Lächeln geht die Sonne auf, deine hübschen Kurven sind schon stadtbekannt. Du nimmst dir raus, zu tun, was du so tust. Neid und Zweifel stellst du lässig an die Wand. Das bisschen Ego-Trippen, leichtes Sein, zwei Steppen, kannst nur du. Niemandsland Zeitgeschichte. Unter Generalverdacht. Der Kulturkampf der USA gegen China auf den Schlachtfeldern Bildung und Unterhaltungsindustrie verschärft sich in der Corona-Krise. Ein Artikel von Mike Rudolph. In Groschenromanen und Literaturzeitschriften wurde in den USA bereits Ende des 19. Jahrhunderts vor der gelben Gefahr gewarnt. Horrende Zukunftsszenarien einer chinesischen Invasion waren gepaart mit Sozialdarwinismus, der sich oftmals in Gewalt entlud. So bildete sich im Oktober 1871 in Los Angeles nach einer bewaffneten Auseinandersetzung unter Chinesen, bei der ein Polizist verletzt und ein Unbeteiligter erschossen wurde, ein Mob von 500 Personen, der 17 chinesische Arbeitsmigranten lynchte. Sinophobie ist kein neues Phänomen. Spätestens mit Beginn des Handelskriegs, der seit 2 Jahren andauert, ist sie wieder zunehmend verbreitet. Die Corona-Pandemie tut ihr Übriges. Die Weichen für einen neuen kalten Krieg, der bereits im Alltag und in der Kultur tobt, sind gestellt. Im April 2020 kündigte die US-amerikanische Stiftung Victims of Communism Memorial an, dass sie alle Covid-19-Toten zu den historischen Opfern des Kommunismus zählen werde. Kurz vorher war im Wall Street Journal bereits der kranke Mann Asiens zurückgekehrt. Vor allem Menschen asiatischer Herkunft bekommen diese antichinesische Tendenz in den USA zu spüren. Berichte über physische Angriffe und Hate Speech gegen asiatische Amerikaner haben 2020 zugenommen. Ein gebürtiger Hongkonger aus New York, der seit 35 Jahren in den Vereinigten Staaten lebt, wurde im März, als die ersten Corona-Fälle auftraten, beleidigt und geschubst, weil er keinen Mund-Nasen-Schutz trug, obwohl es noch gar keine Maskenpflicht gab. In Wisconsin wurden mehrere Menschen asiatischer Herkunft in einem Lebensmittelgeschäft belästigt, weil sie Masken trugen und daher in den Augen des Angreifers virusübertragende Chinesen waren. In Seattle wollte ein Lehrer asiatischer Abstammung bei der Polizei rassistische Schikanen zur Anzeige bringen. Die Beamten wiesen ihn mit dem Verweis auf das Sicherheitsbedürfnis der Bewohner der Stadt einfach ab. Die Anthropologin Adia Benton von der Northwestern University in Illinois führte in einem Interview mit dem Shanghaier Online-Magazin Sixth Tone ein derart irrationales und diskriminierendes Verhalten auf die Angst vor Einwanderung und die Pathologisierung kultureller Unterschiede zurück. So ist auch die Panikmache mit einem mittlerweile weltweit verbreiteten Video zu verstehen, das eine chinesische Bloggerin beim Verzehr einer Fledermaussuppe zeigt. Es passt nur allzu gut zum China-Virus-Superspreading-Klischee, obwohl dieses Gericht gar keine chinesische Delikatesse ist, sondern als lokale Spezialität Mikronesiens gilt, wo die Bloggerin es probiert hatte. Wolfgang Elsner, Professor für Volkswirtschaftslehre an der Universität Bremen und Autor des Buches »Das chinesische Jahrhundert – Die Nummer 1 ist anders«, erklärt im Interview mit Melodie und Rhythmus, dass diese Vergiftung von Hirn und Seele Ausdruck des Prinzips Trumps sei. Nachwirkungen, so Elsner, würden auch in zukünftigen Generationen noch zu spüren sein und einen geistig-kulturellen Wiederaufbau erfordern. Unsicherheit und Xenophobie sind auch an den Universitäten der Vereinigten Staaten zu finden. Elsner berichtet von seinem Freund und Kollegen Pin Cheng, einem Shootingstar der Wirtschaftswissenschaft, der jedes Jahr einige Monate an der University of Texas in Austin lehrt. Er war immer sehr USA-freundlich, fühlte sich dort sehr wohl und aufgenommen. Heute pendele Pin Cheng nur noch zwischen seinem Büro und dem Apartment. Misstrauen und rechte Gewaltbereitschaft auf dem Campus hätten zugenommen. Die Ressentiments kommen von ganz oben. In einer Präsidialproklamation vom 1. Juni 2020, einer Direktive, ähnlich der Executive Order genannten Durchführungsverordnung, begrenzte Trump die Studienmöglichkeiten chinesischer Bürger in den Vereinigten Staaten. Sie dürfen bis auf Weiteres nur noch grundständige Studiengänge absolvieren. Masterstudenten, Doktoranden und Forscher werden ausgeschlossen, wenn sie mit Institutionen verbunden waren oder sind, die am militärisch-zivilen Fusionsprogramm der Volksrepublik teilnehmen. Damit stehen chinesische Wissenschaftler unter Generalverdacht, Diebstahl an geistigem Eigentum zu begehen. US-Forscher zeigen sich empört. China ist der wichtigste Kooperationspartner im MINT-Sektor. Doch Trumps Außenminister Michael Pompeo witterte überall nur chinesische Spione. Am 23. Juli 2020, einen Tag nachdem die USA die plötzliche Schließung des chinesischen Konsulats in Houston angeordnet hatten, hielt er eine Rede über das kommunistische China und die Zukunft der freien Welt in der Richard Nixon Presidential Library. Darin behauptet er, dass die kommunistische Partei die wohlwollende Offenheit der USA nur ausgenutzt hat. Chinesische Propagandisten, so Pompeo weiter, befänden sich auf Pressekonferenzen, in Forschungsinstituten, Hochschulen und sogar in den Eltern-Lehrer-Vereinigungen. Susan Shirk, die in der Clinton-Regierung stellvertretende Staatssekretärin des Außenministeriums und für Ostasien und den Pazifikraum zuständig war, sieht in dieser Entwicklung längst die Gefahr des Wiederaufkommens der Roten Angst, Red Scare, aus der McCarthy-Ära. Mehr als ein Drittel aller internationalen Studenten in den USA sind chinesische Staatsbürger, die in der Regel alle Studiengebühren selbst zahlen und allein 2019 45 Milliarden US-Dollar in die Staatskassen gespült haben. Für chinesische Abiturienten sind US-Unis seit jeher eine gute Alternative zum Studium in ihrer Heimat, denn das dortige Gaokao gilt als eine der härtesten Hochschulaufnahmeprüfungen der Welt und bestimmt die Wahl der Universität sowie bis zu einem gewissen Grad auch das zukünftige Leben vieler Chinesen. Mittlerweile schwinde aber das Interesse an einem Studium in den Vereinigten Staaten, erklärt Wolfram Elsner. China emanzipiert sich. Die Bevölkerung wird sich zunehmend bewusst, dass sie in den USA unter Generalverdacht steht. Momentan wird an einer Reform des Gaokao gearbeitet, um dieser Entwicklung Rechnung zu tragen. Der Technologiesektor ist von der antichinesischen Politik besonders gebeutelt. Im August 2020 ordnete Trump die drastische Nutzungseinschränkung der Messenger-App WeChat und des Kurzvideoportals TikTok an. Begründung: Verdacht auf Spionage und Datenmissbrauch, die angeblich der Kommunistischen Partei Chinas in die Hände spielen würden. WeChat wird täglich von 19 Millionen Amerikanern aktiv zum Chatten, für Videotelefonate und schnelle Überweisungen genutzt. Für viele in den USA lebende Chinesen und US-Bürger chinesischer Herkunft ist die App neben E-Mails und teuren Telefonaten oft die einzige Möglichkeit, mit Freunden und Verwandten zu kommunizieren. Das liegt auch an der großen Firewall von China, wie das Bündel an Regularien und Maßnahmen zur Internetüberwachung in China oft genannt wird, durch die viele westliche Messenger-Dienste nicht ohne weiteres durchkommen. TikTok hingegen wird als die weltweit am meisten heruntergeladene App mit täglich 100 Millionen Kunden in den USA nicht nur von der chinesischen Community genutzt. Viele Influencer verdienen ihren Lebensunterhalt damit. Die beiden Durchführungsverordnungen haben sich aber bisher als Papiertiger erwiesen. Das Verbot von TikTok wurde mehrfach per Gerichtsbeschluss ausgesetzt und das Verfahren hängt weiter in der Schwebe. Im Fall der Messenger-App kämpft die US WeChat Users Alliance, eine Non-Profit-Organisation unabhängiger sinoamerikanischer Anwälte, seit Monaten erfolgreich gegen ein Verbot. Hollywood ist ein weiteres Schlachtfeld dieses Kulturkampfes gegen China. Der rechtskonservative Republikaner Ted Cruz legte 2020 einen Gesetzesentwurf vor, laut dem das Verteidigungsministerium für US-Filmstudios keine Militärausrüstung mehr bereitstellen und sie auch nicht mehr beraten darf, wenn sie ihre Produktionen dem chinesischen Markt anpassen. Wer eine der wenigen Vorführungsgenehmigungen, die jährlich in der Volksrepublik für ausländische Filme zur Verfügung stehen, ergattern will, bedarf einer vorherigen Erlaubnis durch die chinesische Filmbehörde. Da es in China keine Altersbeschränkungen gibt und daher alle Produktionen familienfreundlich sein müssen, sind unter anderem die Darstellung von Sexualität, religiösen Inhalten und Gewaltverherrlichung nicht erlaubt. Als internationaler Absatzmarkt ist China für Hollywood von immenser Bedeutung. Vermutlich deshalb haben antichinesische Inhalte noch nicht den Weg in die größeren Filmproduktionen gefunden. Aber mehrere republikanische Senatoren haben an Netflix appelliert, die Verfilmung der chinesischen Science-Fiction-Trilogie Trisolaris zu stoppen. Deren erster Band, Die drei Sonnen von 2006, über eine untergehende außerirdische Zivilisation, die eine Invasion der Erde vorbereitet, wurde international mit Preisen ausgezeichnet. Selbst Barack Obama war davon beeindruckt. 2019 hatte der Autor Liu Cixin seine Unterstützung für Maßnahmen der chinesischen Regierung in der Provinz Xinjiang geäußert, in der die muslimische Minderheit der Uiguren lebt. Seit den 1990er Jahren haben uigurische Separatisten und Anhänger der Islamischen Partei Ostturkestans, die von der UNO als terroristische Organisation eingestuft wird, mehrere Anschläge verübt. Zur Prävention weiterer Angriffe setzt die chinesische Regierung auf Überwachungstechnologie und Armutsbekämpfung, in deren Rahmen Angehörige der Minderheit Sprachkurse in Hochchinesisch und eine Berufsausbildung erhalten. Antichinesische Denkfabriken und rechte Politiker in den USA nutzen die mangelnde Transparenz von Pekings Bildungsprogrammen, sprechen von einem kulturellen Genozid an den Uiguren und bezeichnen die Zentren, in denen sie umgesetzt werden, als Konzentrationslager. Zu den Wortführern der Kampagne, mit der Netflix unter Druck gesetzt werden soll, gehört die Senatorin Marsha Blackburn aus Tennessee, eine glühende Verfechterin des amerikanischen Kriegs gegen den Terror, die sich gegen die Schließung von Guantanamo ausgesprochen hat. Auch der Regisseur Judd Apatow nimmt die behaupteten Verbrechen gegen die Uiguren zum Anlass, um gegen eine vermeintliche Anbiederung Hollywoods an China auf die Barrikaden zu gehen. Wolfram Elsner beobachtet eine systematische antichinesische Politik nicht nur bei den Republikanern, sondern auch bei den Demokraten. Beide Parteien wechselten je nach Lage zwischen der Fabrikation von Russophobie und Sinophobie, meint der Ökonom. China reagiere darauf mit Besonnenheit. Seine Führung hat beschlossen, dass Auslandsinvestitionen nicht mehr in sogenannte irrationale Bereiche fließen sollen, so Elsner. Dazu gehören Kinoketten, Freizeitparks, Golfanlagen, Hotels, Zeitungen und Hollywoodstudios. Denn China will sich nicht in ideologische Kämpfe verstricken. Ich verlas den Artikel unter Generalverdacht von Mark Rudolph, erschienen in der Zeitschrift Melodie und Rhythmus, erstes Quartal 2021, eine Niemandsland-Produktion 2021. Abflug. Mir selber ist kein nichts bekannt, wo ich abgehört wurde. Die Regierung sehe die Vorwürfe einer flächendeckenden Ausspähung deutscher durch Dienste der USA und Großbritanniens entkräftet. Der Vorwurf der vermeintlichen Totalausspähung in Deutschland ist nach den Angaben der NSA, des britischen Dienstes und unserer Nachrichtendienste vom Tisch. Es gibt in Deutschland keine millionenfache Grundrechtsverletzung. Fliegen wir mal rüber über unser Land. Fliegen wir mal rüber über unser Land. Über 37 Millionen Hektar erstreckt sich das Gebiet. 11 Millionen Hektar, etwa ein Drittel ist mit Wald bedeckt. Hier leben 81 Millionen Menschen, davon 40 Millionen Männer, 41 Millionen Frauen. Pi mal Daumen. Leben in 41 Millionen Wohneinheiten, fahren 51 Millionen Autos. Es gibt 32 Millionen Arbeiter und Angestellte, ohne Arbeit offiziell circa 4 Millionen selbstständig, also frei. Erntezahlen 102.000 Tonnen Spargel, viermal so viel Zwiebeln, nur 41.000 Tonnen Pflaumen. Pi mal Daumen. Fliegen wir mal rüber über unser Land. Was man alles wissen kann, wissen soll, wissen darf, Stadt, Land, Fluss, was man wissen muss. Religionen, 50 Millionen, FKT-Ort mit einem Wort, Christen, Moslems, 4 Millionen, Juden und Buddhisten, je 200.000, Pi mal Daumen. 5.000 Oshos, 5.000 Sikhs, 25 Millionen ohne Konfession. Ja, woran glauben die denn? An nix. 18 Millionen sind im ADAC, knapp 7 Millionen im DFB. Die Zahl der Briefmarkenfreunde nimmt ab. 15 Millionen wetten CDU, es gibt 10 Millionen Buchficken, die zählten nicht dazu. 18 Millionen haben nicht gewählt und du und du. Tausend fahren sehr oft in die Schweiz, 1 Million kaufen jährlich bei McGeiz. 80% der Männer bügelt die Daumen mal Pi. Es gibt 115 Milliardäre, 1 Million Millionäre, 6 Millionen leben von Hartz IV. besitzen Aktien, 3 Millionen. Das ist ein Circa-Wert, sind schlafgestört. Gewaltbereite Neonazis, circa 9000. Anarchisten, Salafisten, je 5000. Mia und Ben sind die beliebtesten Namen. Alles im Rahmen. 150.000 wandern jährlich aus, der Rest ist geblieben, jeder Vierte zufrieden. Es gibt 600.000 Vereine, 30 Millionen Schweine, 4 Millionen Kühe machen Mut. 36 Millionen Hennen legen 11 Milliarden Eier, der Kükenschlupf in der Bär, den im Zug. Auf einer Skala von 1 bis 10 möchte ich nicht stehen. Wer mich anzieht, den möchte ich auch sehen. Berliner Republik, ich bin nicht Max und auch nicht Mustermann. Ja, das sind klare Worte von Herrn Reinhard Grebe mit dem Lied Berliner Republik. Winter im Nimmensland. Nimmensland-Geschichte. Es lebe der Tod, die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges, Folge 195. No pasarán, pasaremos. 19 de julio de 1923. Queda declarado el estado de guerra en Salamanca. Y con ayuda de Dios, ¡Por la España! Die europäische Diplomatie und die Begrenzung eines Brandherdes. Zweiter Teil. In der letzten Folge hatten wir versucht zu beschreiben, dass der Spanische Bürgerkrieg in einer für die europäische Politik besonders sensiblen Phase begann. Das nationalsozialistische Deutschland und das faschistische Italien hatten durch eine aggressive Außenpolitik das bestehende Mächtesystem in Bewegung gebracht. Am 8. August 1936 wurde nach hitzigen Diskussionen innerhalb des französischen Kabinetts das Exportembargo für Rüstungsgüter an Spanien offiziell beschlossen. Madrid war über die Entscheidung Frankreichs überrascht und enttäuscht. In einem Schreiben an den französischen Außenminister Yvon Delbos beklagte der spanische Botschafter Álvaro de Albornoz, dass gerade das Exportembargo eine schwerwiegende Einmischung in die innerspanischen Verhältnisse darstelle, da die Regierung damit massiv behindert werde, ihr legitimes Recht zur Aufrechterhaltung der verfassungsmäßigen Ordnung wahrzunehmen. Dies war auch der Exekutive in Paris bewusst, und da sich Teile der französischen Volksfrontregierung unverändert mit der Madrider Regierung verbunden fühlten, sollte zuletzt doch noch verdeckte Hilfestellung geleistet werden. So überstellte Paris noch im August 1936 angesichts der öffentlich gewordenen italienischen Waffenlieferungen 20 Flugzeuge, allerdings ohne Besatzungen und Bewaffnung. Ihnen folgten im Kriegsverlauf etwa noch einmal so viele Maschinen. Abgesehen von dieser bescheidenen materiellen Unterstützung sollte indes von viel größerer Bedeutung werden, dass die Regierung Blüm zeitweilig eine nachlässige Kontrolle des Grenzraumes zu Spanien und somit den Waffenschmuggel zuließ. Vor diesem Hintergrund entwickelte sich vor allem die spanische Botschaft in Paris, die über Teile des Liquidationserlöses aus dem Verkauf der spanischen Goldreserven verfügte, zu einer verdeckten Koordinationszentrale für den Kauf und Transport von Rüstungsgütern aus ganz Europa. Diese Arbeit gestaltete sich allerdings aufgrund des offiziell dekretierten Embargos sowie der argwöhnischen Beobachtung durch die Rechte in Frankreich außerordentlich schwierig und war daher auch nur bedingt erfolgreich. Der Vorschlag zu einer internationalen Verpflichtung zur Nichteinmischung in den spanischen Konflikt ging schließlich sogar vom französischen Ministerpräsidenten Léon Blum aus. Durch diesen Vorschlag hoffte er, auch andere Staaten davon abhalten zu können, ihrerseits die Aufständischen zu unterstützen. Auf diese Weise sollte auch der Republik gedient sein. Der Putschversuch in Spanien, so das Kalkül, würde dann schon allein aus Mangel an Waffen und Munition ein rasches Ende finden. Mitte August 1936 tauschten London und Paris Erklärungen zur Nichteinmischung in den innerspanischen Konflikt aus und bis Monatsende schlossen sich 27 europäische Nationen der Übereinkunft an. Wenngleich Staaten wie Jugoslawien und die Türkei, auf deren Staatsgebiet gravierende ethnische Konflikte schwelten, besonderen Wert auf die Übereinkunft legten, da sie im Kampf gegen Rebellionen eine ausländische Unterstützung ihrer inneren Feinde vermeiden wollten, war sie allerdings kein völkerrechtlich bindender Vertrag, da die einzelnen Staaten lediglich einseitige Absichtserklärungen abgaben. Verstöße gegen die Übereinkunft stellten auf diese Weise keinen Bruch des Völkerrechts dar. Allerdings war noch nie in der Geschichte eine derart große Zahl an Absichtserklärungen zur Neutralität gegenüber einem innerstaatlichen Konflikt abgegeben worden. Gerade aber jene Staaten, deren wegen die Übereinkunft überhaupt ins Leben gerufen worden war, hatten zunächst gezögert, sich anzuschließen. Die italienische Regierung erklärte sich mit dem Prinzip der Nichteinmischung erst nach starkem diplomatischen Druck Frankreichs und Großbritanniens einverstanden. Italien und kurz darauf Deutschland traten schließlich dem Pakt vor allem mit dem Kalkül bei, dass sich andernfalls die französische Regierung gezwungen fühlen könnte, ihre Zurückhaltung aufzugeben. Eine massive Unterstützung durch Frankreich hätte wiederum angesichts der gemeinsamen spanisch-französischen Grenze den Republikanern einen deutlichen Vorteil gegeben und damit die Wirkung der italienisch-deutschen Hilfe konterkariert. Zudem bestand bei einer Nichtbeteiligung an der Übereinkunft die Gefahr einer internationalen Eskalation der Lage. Weder Italien noch Frankreich sahen sich zu diesem Zeitpunkt aber in der Lage, das damit verbundene Risiko auf sich zu nehmen. Durch die Erklärungen zur Nichteinmischung zollten beide Staaten allerdings lediglich auf dem Papier den internationalen Forderungen Tribut. Eine tatsächliche Nichteinmischung kam für Berlin und Rom nicht in Frage. Beide Staaten setzten völlig unbeeindruckt die gerade erst begonnene Unterstützung der Aufständischen fort. Auch die portugiesische Regierung, die stark mit den Aufständischen sympathisierte und diese ebenfalls unterstützen wollte, brachte Vorbehalte gegen die Abgabe einer Nichteinmischungserklärung vor. In Portugal war nach einem Militärputsch im Jahr 1926 eine Diktatur errichtet worden, die seit der Verabschiedung einer Verfassung im Jahr 1933 unter der Führung von Antonio Salazar als autoritärer Ständestaat organisiert war. Daher empfand man die volksfrontähnliche Regierung und die sozialrevolutionären Ausbrüche im Nachbarland als Bedrohung, die auf das eigene Land hätte übergreifen können. Schließlich sah sich allerdings auch Salazar gezwungen, zuzustimmen, doch bezeichnenderweise traf an dem Tag, an dem die portugiesische Regierung unter Vorbehalt ihre Nichteinmischungserklärung abgab, im Hafen von Lissabon ein deutsches Frachtschiff ein, das mit Waffen beladen war, die auf dem Landweg quer durch Portugal zu den Aufständischen gebracht werden sollten. Der Sowjetunion wiederum kam eine internationale Nichteinmischungspolitik entgegen. Moskau scheute internationale Verwicklungen und insbesondere eine Konfrontation mit Deutschland und Italien. Eine effektive Neutralitätshaltung aller europäischen Mächte hätte seinen Interessen entsprochen. Allerdings sollte sich auch der Kreml nicht davon abhalten lassen, trotz der in der zweiten Augusthälfte 1936 abgegebenen Erklärung, die Waffenlieferungen im großen Stil aufzunehmen. Die Übereinkunft zur Nichteinmischung wurde ausschließlich durch europäische Staaten getragen. Allerdings sollte auch Washington nach dem gleichen Prinzip handeln. Die Vereinigten Staaten befanden sich Mitte der 1930er Jahre inmitten der innergesellschaftlichen Umwälzungen des New Deal und waren weit davon entfernt, sich in internationale Krisen verwickeln zu lassen, die ihre Interessen nicht direkt betrafen. Die Vereinigten Staaten von Amerika verfolgten in Spanien zu dieser Zeit keinerlei militärstrategische, aber auch nur geringe Wirtschaftsinteressen. Wenngleich auch in den Vereinigten Staaten die katholische Öffentlichkeit und Teile des konservativen Sektors mit den Nationalisten sympathisierten, neigte die überwiegende Mehrheit der Bevölkerung, zumal antikatholisch eingestellt, emotional dem Verteidigungskampf der Republik zu. Mitte August 1936 beschloss Washington das moralische Embargo gegenüber dem iberischen Staat. Das bedeutete, dass die Regierung die Wirtschaft dazu aufrief, keine Rüstungsgüter nach Spanien zu liefern. Die Freiwilligkeit wurde allerdings Anfang 1937 abgeschafft, als der amerikanische Kongress den Spanish Embargo Act verabschiedete, mit dem Rüstungsexporte nun unter Strafe gestellt wurden. Dies sollte wieder einmal insbesondere die republikanische Regierung treffen, da sie berechtigte Hoffnungen darauf gesetzt hatte, über Mittelsmänner in Mexiko an dringend benötigte Ausrüstung und vor allem Flugzeuge zu gelangen. Mexiko war ohnehin der einzige Staat, der öffentlich und auch vor dem Völkerbund die Politik der Nichteinmischung geißelte und für eine Unterstützung der demokratisch gewählten republikanischen Regierung eintrat. Allerdings war die eigene Rüstungsindustrie zu schwach entwickelt, um Waffen in einem bedeutenden Umfang zu liefern. Dagegen belieferten amerikanische Unternehmen die Aufständischen mit Lastwagen und vor allem mit Treibstoff. Beides Waren, die nicht unter die Bestimmungen des Embargos fielen, aber eine große militärische Bedeutung hatten. In der Tat bestand darüber hinaus eine ausgeprägte Antipathie innerhalb der Washingtoner Regierung gegenüber der Spanischen Republik. Sie rührte vor allem daher, dass das republikanische Regime in Spanien den Eindruck erweckte, letztlich nicht viel mehr als ein Zwischenstadium auf dem Weg zur Machtübernahme durch den Bolschewismus zu sein, was, abgesehen von ideologischen Vorbehalten, die Wahrnehmung von Wirtschaftsinteressen zwangsläufig erschwert hätte. Die amerikanische Regierung sollte allerdings diese Haltung gegenüber dem als faschistisch eingestuften Franco-Regime bitter bereuen. Der amerikanische Vizeaußenminister Sumner Welles stellte nur wenige Jahre nach Ende des Bürgerkrieges fest: Von allen blind umgesetzten Maßnahmen im Rahmen unseres Isolationismus hatte unsere Haltung gegenüber dem spanischen Bürgerkrieg die verheerendsten Auswirkungen. In der zweiten Septemberwoche 1936 trafen die Unterzeichner der Nichteinmischungserklärung zum ersten Mal in London unter britischem Vorsitz zur Bildung eines Komitees zusammen. Dieses beschloss wiederum die Bildung einer Kommission zur praktischen Umsetzung der Nichteinmischungspolitik. In dieser Kommission waren all jene Staaten vertreten, deren Interessen durch den Konflikt berührt wurden. Dabei handelte es sich um die territorial angrenzenden Länder Frankreich, Portugal und Großbritannien, letzteres aufgrund der britischen Präsenz in Gibraltar, darüber hinaus Deutschland, Italien und die Sowjetunion, sowie außerdem Schweden, Belgien und die Tschechoslowakei als bedeutende Exporteure für Rüstungsgüter. Während sich Frankreich das Ziel gesetzt hatte, aus dem Komitee ein wirkungsvolles Kontrollorgan mit politischen Befugnissen zu machen, setzte London alles daran, dem Komitee möglichst wenig Kompetenzen zu geben. Seine Aufgabe beschränkte sich nicht zuletzt auch im Sinne von Italien und Deutschland darauf, lediglich ein Forum für einen Informationsaustausch über etwaige Verletzungen der Übereinkunft zu bilden. Die neu geschaffene Kommission sollte entsprechende Informationen zusammentragen. Allein diese Minimierung der Aufgaben des Nichteinmischungskomitees ließ erahnen, dass die ausländischen Interventionen weitergehen oder besser gesagt jetzt erst richtig in Gang kommen würden. Sie hörten: Es lebe der Tod, die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges, Folge 195, eine Niemandsland-Produktion 2021. Literaturhinweis: Ich verlas ein Kapitel aus dem Buch Der Spanische Bürgerkrieg, Geschichte eines europäischen Konflikts von Carlos Collado Seidel. erschienen im Verlag CH Beck OHG München 2006. No pasarán. Pasaremos. Undichte Duschkabine, umgefallene Waschmaschine. Rückenschmerzen auf der Liege, will nicht wissen, was ich wiege. Handy-Akku durchgebrannt, Kopf rennt gegen Wand. Loch in jedem zweiten Zahn, Feuer auf der Autobahn. Ölpest, Stuttgart-West, im Schädel wohnt ein Wespennest. Autoschlüssel abgebrochen, zweimal um die Welt gekrochen. Dreimal in den Dreck geflogen, hundertmal falsch abgebogen. Motorschäden bis nach Schweden, Kolbenfresser auch nicht besser. Achsbruch, Schlagloch, Kühler kocht und dann noch Getriebeschaden in der Slowakei. Und ich bin immer noch dabei. Angefangen, fremdgegangen, betteln und nach mehr verlangen. Angeguckt und abgeblitzt, Herz wird aufgeschlitzt. Tausendmal mich berührt, an der Nase rumgefühlt. Nächstes Mal wird alles besser, renn mit mir ins offene Messer. Lass dich treiben, lass mich gehen, lass mich dich nie wiedersehen. Komm zum Ende, komm zurück, such den Fehler, such das Glück. Lass mich los und schlaf mit mir, renn davon, weg von hier. In Gefahr und großer Not, hau rein, schlag mich tot. Fang mich doch, Eierloch, fall in ein tiefes Loch. Ist egal, ist alles einerlei. Denn ich bin immer noch dabei. Auf die Plätze, fertig, los. Dein Gehirn ist riesengroß. Beide Hälften sind kaputt. Schrott, Scherben, Asche, Schutt. Alle Tränen sind vergossen, Sicherungen durchgeschossen. Lass dich in die Fresse hauen, häng dich tot überm Zaun. Halt die andere Wange hin, keine Ahnung, wer ich bin. Alle Möbel weggeschmissen, alle Häuser abgerissen. Alle Reime durchprobiert, alle Straßen asphaltiert. Schnall dich an und halt dich fest, gib Gas, gib mir den Rest. Achsbruch, Schlagloch, Kühler kocht und dann noch Getriebeschaden in der Slowakei. Und ich bin immer noch dabei. Die Katastrophen und kommentierten Meldungen im heutigen Niemandsland für die Woche vom 15. bis zum 22. Februar 2021 im Niemandsland. Eine aktuelle Meldung aus Lleida, Lérida auf Castellano. Der wegen Majestätsbeleidigung und Verbalattacken gegen die Polizei zu einer Gefängnisstrafe verurteilte linke spanische Rapper Pablo Hasél ist in der katalanischen Stadt Lleida verhaftet worden. Im Fernsehen war zu sehen, wie der Musiker am Dienstag von der Polizei abgeführt wurde. Zuvor hatte er sich mit Dutzenden Unterstützern in der Universität von Lleida verbarrikadiert. Hasél bestieg das Polizeiauto mit erhobener Faust und sagte: "Trotz aller Unterdrückung werden sie uns niemals dazu bringen, uns zu verbiegen." Am gleichen Abend gab es Unruhen und Ausschreitungen in verschiedenen katalanischen Städten und auch in Valencia. Junge Leute und auch ältere Herrschaften rannten auf die Straße. Einige zündeten dabei, wie es schon Tradition ist, den Müll an. Beziehungsweise die teuren Müllcontainer. Eine Meldung aus Brüssel. Aus dem neuen EU-Corona-Aufbaufonds sollen möglichst rasch die ersten Hilfen fließen, um die wirtschaftliche Erholung zu unterstützen. Die portugiesische EU-Ratspräsidentschaft appellierte am Dienstag an alle 27 Mitgliedstaaten, bis April die EU-Schuldenaufnahme für den Fonds formal zu billigen. Bisher hätten dies erst 6 Länder getan, sagte der portugiesische Finanzminister João Leão nach Beratungen mit seinen EU-Kollegen. Der Aufbaufonds ist das Herzstück der Corona-Krisenhilfen im Umfang von insgesamt 750 Milliarden Euro. Eine Meldung zum Thema Arbeit in Deutschland. Düsseldorf. Jeder vierte Erwerbstätige in Deutschland bleibt Corona-bedingt mittlerweile wieder größtenteils daheim. 24% der Erwerbstätigen arbeiteten Ende Januar vorwiegend oder ausschließlich im Homeoffice, im Heimbüro, wie die gewerkschaftsnahe Hans-Böckler-Stiftung am Dienstag nach ihrer jüngsten repräsentativen Umfrage zur Homeoffice-Nutzung in der Krise mitteilte. Demnach ist der Anteil im Vergleich zum Vormonat Dezember um 7 Prozentpunkte gestiegen. Thema Leiharbeit in Deutschland, früher auch Sklavenhändler genannt. Die Partei Die Linke im Bundestag hat die im vergangenen Jahr deutlich reduzierten Kontrollen bei Leiharbeitsfirmen in Deutschland kritisiert. Die Bundesagentur für Arbeit habe ihre Kontrollen 2020 im Vergleich zu 2017 um rund 40% reduziert, berichtete die Rheinische Post am Dienstag unter Berufung auf die Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der linke Bundestagsabgeordneten Susanne Ferschel. Eine Sprecherin der Bundesagentur bestätigte den Rückgang. Es seien jedoch angeblich alle notwendigen Prüfungen vorgenommen worden. Es habe allerdings im Corona-Jahr 2020 pandemiebedingt weniger Routineprüfungen gegeben. Einerseits, weil der Zugang zu den Betrieben schwieriger war, andererseits, weil ein Teil des an den Prüfungen beteiligten Personals für andere Arbeiten in der Bundesagentur abgeordnet werden musste, etwa zur Bearbeitung von Kurzarbeitergeld. Eine Meldung zum Thema Krieg. Die Bundesregierung lehnt einen Kampfeinsatz der Bundeswehr in der afrikanischen Sahelzone offiziell weiter ab. Außenminister Heiko Maas von der SPD wies am Dienstag nach Beratungen mit Staatschefs aus der Region und Frankreich darauf hin, dass die Bundeswehr an einer Ausbildungsmission und an einem UN-Blauhelm-Einsatz zur Stabilisierung Malis beteiligt ist. Dieses Engagement wolle man auch weiterentwickeln, aber wir beabsichtigen im Moment nicht, uns an anderen Missionen zusätzlich zu beteiligen. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hatte andere EU-Staaten zuvor um Beteiligung am Militäreinsatz im Sahelgebiet aufgerufen. In der Region, die sich südlich der Sahara erstreckt, sind zahlreiche islamistische Milizen aktiv. Die frühere Kolonialmacht Frankreich hat rund 5.100 Soldaten dort stationiert. Thema Proteste gegen das sogenannte Lieferkettengesetz. Berlin. Die Debatte um das geplante Gesetz zur Einhaltung von Menschenrechten und Umweltvorgaben in weltweiten Lieferketten reißt nicht ab. Die Umweltschutzorganisation Greenpeace projizierte am Dienstag einen Schriftzug auf das Bundeskanzleramt in Berlin, wie dpa berichtete. Darin wird das sogenannte Lieferkettengesetz als Schwindel charakterisiert. Das Wirtschaftsministerium habe den Entwurf ausgehöhlt, kritisierte Greenpeace-Mitarbeiterin Viola Wohlgemuth. Die Verantwortung der Unternehmen reiche nicht weit genug in die Lieferkette hinein. Eine solche gesetzliche Regelung sei nur dann wirksam, wenn sie Verbrechen gegen die Menschenrechte und an der Umwelt vor Ort verhindere. Thema Seuche, Moskau. Die 2 bislang von Russland freigegebenen Corona-Impfstoffe schützen nach Darstellung der Behörden in Moskau auch vor der ansteckenderen Virusvariante aus Großbritannien. Bei einer Vergleichsstudie sei gezeigt worden, dass die Antikörper, die nach einer Impfung mit den russischen Mitteln Sputnik 5 und Epivac Corona gebildet werden, auch vor der britischen Variante schützen. Das teilte die Verbraucherschutzbehörde Rospotrebnadzor am Dienstag in Moskau mit. Nicht getestet wurde, ob die zwei russischen Impfstoffe auch vor der Virusvariante aus Südafrika schützen. Die britische Mutation mit dem Namen B.1.1.7 war Ende vergangenen Jahres aufgetaucht. Sie breitet sich auch in Deutschland aus. Das Robert-Koch-Institut RKI in Berlin schreibt im Internet über diese Variante, Zitat, Hinweise auf eine verringerte Wirksamkeit der Impfstoffe gibt es bislang nicht. Gegen die südafrikanische Variante wirken aus Sicht von Experten manche Impfstoffe weniger gut. Sputnik 5 ist seit gut einem halben Jahr auf dem russischen Markt und wird nach Moskauer Angaben mittlerweile in mehr als 15 Ländern eingesetzt. Dagegen soll Epivac Corona nach früheren Angaben erst ab März in Russland zum Einsatz kommen. Thema Sturm auf das Kapitol, Washington. Knapp 6 Wochen nach dem sogenannten Sturm auf das US-Kapitol hat die Vorsitzende des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, die Einsetzung einer unabhängigen Untersuchungskommission angekündigt. Diese müsse in Hintergründe und Folgen des inländischen Terroranschlages und das Handeln aller beteiligten Einsatzkräfte untersuchen, erklärte Pelosi am Montag Ortszeit in Washington. Die Kommission soll sich an jener orientieren, die vom Kongress nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001 eingesetzt worden war. Der Vorstoß der Demokratin kam 2 Tage nach dem Scheitern des Amtsenthebungsverfahrens gegen den früheren Präsidenten Donald Trump im Senat. Eine Meldung zum Thema Flüchtlingspolitik und EU-Außengrenzen. Der Kommandeur der EU-Marinemission Irini sieht Erfolge bei der Strategie, mit Hilfe der libyschen Marine und Küstenwache Flüchtlinge und Migranten aufzuhalten. Die libyschen Einsatzkräfte hätten im vergangenen Jahr 9.541 Migranten auf dem Meer aufgegriffen und nach Libyen zurückgebracht, schreibt der italienische Konteradmiral Fabio Agostini in einem vertraulichen Bericht. Das entspreche 47% aller Menschen, die sich von der libyschen Küste aus in Richtung Europa auf den Weg gemacht hätten. Die Schiffe der EU-Mission seien dagegen an keinem dieser Einsätze beteiligt gewesen, heißt es in dem Papier. Deshalb gäbe es auch keine Anzeichen, dass die Mission einen Pull-Faktor für Migranten darstelle. Das UNO-Flüchtlingswerk UNHCR bezifferte die von der libyschen Küstenwache Abgefangenen laut dem Schreiben sogar auf 11.265 Menschen. Sie seien anschließend in libysche Internierungslager gebracht worden, in denen laut Agostini heikle Bedingungen herrschen. Ende Dezember seien in den 82 Gefängnissen 7.607 Flüchtlinge interniert gewesen. Nur 389 seien im gesamten Jahr 2020 freigelassen worden. Dennoch sieht Agostini in der Zusammenarbeit mit der libyschen Marine und Küstenwache offenbar einen Erfolg. Deren Ausbau und Ausbildung durch die Vorgängermission Sophia sei sehr effektiv gewesen, schreibt Agostini in einem weiteren vertraulichen Bericht. Die Ausbildung solle deshalb unter der seit März 2020 laufenden Mission Irini fortgesetzt werden. Das stößt in Deutschland auf Kritik. Die Unterstützung der libyschen Küstenwache bedeutet Beihilfe zu Misshandlung und Tod für die von ihr zurückgeholten Flüchtlinge, sagt Tobias Pflüger, der ist verteidigungspolitischer Sprecher der Linksfraktion im Bundestag. Atención, habla Contrabanda FM, una radio libre e independiente. Exigimos a los gobiernos que abandonen la guerra contra sus pueblos. Contrabanda FM 91.4 in Barcelona. Werfen wir einen Blick in und auf die Presse. Erstmal auf die Presse. Das Titelbild des Spiegel von dieser Woche ist das Gesicht einer Frau in einem zerbrochenen Spiegel. Darunter steht ganz groß Feindbild Frau, die dunkle Welt enthemmter Männer und was gegen den Hass hilft. Es ist eine erschreckende Reportage, die unter dem Thema Kriminalität über mehrere Seiten den Hass und dann auch die Morde an Frauen darstellt. Die Frauenfeindlichkeit im Internet nimmt zu und hat tödliche Konsequenzen, schreibt der Spiegel. Doch Behörden und Justiz verkennen, wie eng Online-Hetze und Offline-Gewalt zusammenhängen. Bundestagsabgeordnete fordern nun schärfere Gesetze. Wegen seiner Internetaktivitäten wurde ein gewisser Herr B. über Jahre nicht gestoppt. Der hatte so Sachen geschrieben wie »Alles Schlampen außer Mutti«, »Ich wäre dafür, dass Frauen, die Kinder nur des Geldwegens bekommen, sterilisiert werden«, »Er werde alles dagegen unternehmen«, »Er fordert Todesstrafen« und allerlei Sachen. Er unterschreibt in seinen Messenger-Botschaften auch gerne mit dem Namen Adolf H. Dann hat er auch schon angefangen, sich Bomben zu basteln. Wie gesagt, wegen dieser Internetaktivitäten wurde dieser Herr B. über die Jahre nicht gestoppt, trotz der öffentlich einsehbaren Nachrichten. Am 15. Februar 2014 vergewaltigte und tötete Stefan B., der laut eines früheren Gutachters nicht pädophil sein soll, nahe der bayerischen Stadt Neuburg an der Donau ein 12-jähriges Mädchen. Auch an jenem Tag war er online und verschickte laut Gerichtsurteil, das dem Spiegel vorliegt, etwa 1200 WhatsApp-Nachrichten mit sexuellem Inhalt an Frauen vor und nach der Tat. Kurz darauf wurde er verhaftet. Wegen Mordes mit besonderer Schwere der Schuld wurde B. am 11. Mai 2015 vom Landgericht Ingolstadt zu lebenslanger Haft verurteilt. Der Fall, so schreibt der Spiegel, zeigt, Gewalt gegen Frauen im digitalen Raum und analoge Taten gehören oftmals zusammen und können tödlich enden. Und doch werden beide Phänomene häufig getrennt voneinander wahrgenommen, analysiert und ermittelt, im öffentlichen Diskurs wie bei den Sicherheitsbehörden. Das Spektrum der Gewalt gegen Frauen in der On- wie Offline-Welt ist groß. Hetze im Internet, vor allem von rechts, soll Frauen mundtot machen. Sie werden gestalkt oder bloßgestellt, etwa durch Revanche-Porn, bei dem Ex-Partner intime Aufnahmen gegen den Willen der Frau aus Rache digital verbreiten. In Partnerschaften werden Männer gegen Frauen handgreiflich und kontrollieren sie über Apps und Spycams. Selbst Terroranschläge werden aus frauenfeindlichen Motiven verübt, die sich zuvor im Netz abzeichneten. Der Massenmörder Anders Breivik, der 2011 in Norwegen 77 Menschen tötete, verlieh seiner Verachtung moderner Frauen in seinem sogenannten Manifestausdruck. Auch die Täter von Halle und Hanau töteten 2019 und 2020 unter anderem aus antifeministischer, rechtsextremer Ideologie. Ihre Radikalisierung fand maßgeblich am Rechner statt. Wer von unseren Hörerinnen und Hörern immer noch keine Vorstellung davon hat, wie schmutzig, obszön, brutal und kriminell und hässlich und dreckig es bei den Frauenhassern eigentlich zugeht, hier eine Kostprobe von Hassstielblüten, die die Initiative Unhate Women, es ist Zeit, etwas zu ändern, zu einem kleinen Audiopodcast zusammengefasst hat. Achtung, die folgenden Zitate stammen aus Texten von allgemein akzeptierten, erfolgreichen, kommerzialisierten, sogenannten Deutschrappern. Du bist eine Fotze, die schon nach 2 Bier auf der Theke tanzt. Also laber uns nicht voll mit deinem Mädelskram. Eine Frau bleibt auf Ewigkeit ein Gegenstand. Dankeschön. Bring deine Alte mit. Sie wird im Backstage zerfetzt. Ganz normal. Danach landet dann das Sextape im Netz. Es ist Kampfgeschrei, was nachts aus unserem Schlafzimmer dringt. Weil dank mir und deinem Gleitgel ein paar Glassplitter sind. Die Bitches heute wollen Jungfrau bleiben. 2 Optionen. Arsch oder Mund auf Kleines. Schlag dir die Zähne raus. Man hört nur noch dein Fotzengeschrei. Logge mich ein bei Instagram. Es wird dann auf Story geteilt. Die Bitch muss bügeln, muss sein. Wenn nicht, gibt's Prügel, muss sein. Baller der Alten die Drogen ins Glas. Hauptsache Joe hat seinen Spaß. Will keine Frauen, ich will Hoes. Sie müssen blasen wie Pros. Ja, geht gar nicht. Geht der ganze Song so weiter? Haben die auch, die haben doch Schwestern und Mütter. Thank you. Niemandsland, 91.4 FM bei Contrabanda. Eine freie Stimme in einer wenig freien Welt. Die Intensität der Angriffe auf Frauen mag verschieden sein, aber das Ziel ist dasselbe. Es geht um den Kampf gegen die Gleichberechtigung. Das Internet wird dabei zu einer immer schärferen Waffe. Seit Jahren wächst die sogenannte Manosphäre, also die frauenfeindliche Szene im Netz, in der sich viele Rechtsextreme tummeln und sie wird radikaler. Experten sprechen inzwischen sogar von Terror in Teilen der Bewegung. Auch die Gewalttaten gegen Frauen, die sich in der polizeilichen Kriminalstatistik des Bundeskriminalamts finden lassen, verharren trotz mehr Hilfsangeboten seit vielen Jahren auf hohem Niveau. 2019 wurde durchschnittlich jeden zweiten oder dritten Tag eine Frau von ihrem Partner oder Ex-Partner getötet. Durchschnittlich alle 33 Minuten registrierte die Polizei eine Frau, die Opfer einer vollendeten oder versuchten gefährlichen oder schweren Körperverletzung in ihrem häuslichen Umfeld wurde. Insgesamt wurden in der BKA-Statistik fast 115.000 Frauen als Opfer von Partnerschaftsgewalt geführt. Weil die Frauenverachtung vor allem rechts geprägt ist, werden häufig Frauen und Mädchen angegriffen, die ein Kopftuch tragen. Die Zahl dieser Taten steigt laut dem Verband der Beratungsstellen für Betroffene rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt seit Jahren an. Auch trans- und intersexuelle, lesbische und bisexuelle Menschen berichten von zunehmenden Übergriffen. Hinzu kommt ein Dunkelfeld, da die meisten Frauen, die angegriffen werden, nicht zur Polizei gehen. Wenn doch, wird das Motiv Frauenfeindlichkeit statistisch nicht gesondert erfasst. In Berlin ist kürzlich ein 47-Jähriger verurteilt worden, weil er seine Freundin mindestens zweimal verprügelt hat. Sie erlitt Sehstörungen, eine Platzwunde und Hämatome. Laut seinem Facebook-Profil gefallen dem Täter Motorradclubs, Hertha BSC und das Handyspiel Candy Crush. Dazu ein Stripclub und der Playboy. Auch seine politische Einstellung kann man dort ablesen. Er favorisiert die AfD und er teilt Videos, die offenbaren, was er von Frauenrechten hält. In einem dieser Filme ist zunächst eine blond gefärbte Frau zu sehen, die sich über mangelnden Respekt und männliche Ignoranz beklagt. Im nächsten Augenblick steckt ein Mann der Frau seinen Penis in den Mund, drückt mit beiden Händen ihren Kopf an sich. Dazu hört man ein würgendes Geräusch. Das Video teilt der Berliner mit einem Wort. Geil! Bei seinem Verfahren spielte seine Einstellung gegenüber Frauen jedoch keine Rolle. In den Akten ist nichts davon erwähnt. Auch in der Öffentlichkeit wird das Thema nur selten als das behandelt, was es ist. Medien berichten noch immer von Beziehungstaten oder Eifersuchtsdramen, wenn es eigentlich Frauenmorde oder Gewalt gegen Frauen heißen müsste. Die Gesinnung der Täter wird bei Morden und Gewalttaten an Frauen kaum recherchiert, mit wenigen Ausnahmen. Der Fachjournalist Robert Andreasch aus Bayern zum Beispiel hat die rechtsextreme Ideologie mehrerer Frauenmörder öffentlich gemacht. Über die gesellschaftlichen Hintergründe von Morden an Frauen wird zu selten gesprochen, sagt er. Noch weniger wird über das Feindbild Frau in der Neonazi-Szene aufgeklärt. Viele Parlamentarierinnen fordern daher ein Umdenken. Der Spiegel hat alle 222 weiblichen Mitglieder des Bundestags gefragt, ob und wie sie Frauenfeindlichkeit erleben, wie sie die gesellschaftliche Situation einschätzen und ob sie Handlungsbedarf sehen. 64 Abgeordnete, also ein gutes Viertel, haben die Umfrage beantwortet. Sie stammen aus allen Fraktionen, außer der AfD. 13 weitere Abgeordnete sagten aus Zeitmangel ab, 3 von der Linksfraktion, weil auch die AfD angefragt wurde. 69% der Politikerinnen sagen, sie erlebten frauenfeindlichen Hass als Bundestagsabgeordnete. 64% bekommen entsprechende Nachrichten, meist online, einige aber auch per Post und sogar nach Hause. 36% haben Angriffe auf sich, ihre Büros und ihren Wohnsitz erlebt. Genau die Hälfte musste bereits die Bundestagsverwaltung oder die Polizei und den Staatsschutz einschalten. Fast ein Drittel, 30%, erhöht bei Veranstaltungen die Sicherheitsmaßnahmen. Im Netz führt der Spiegel fort, bündelt sich die Frauenfeindlichkeit in der Männersphäre, jener Szene im Internet, in der sich misogyne Männer austauschen, vernetzen und anstacheln. Sie sind Superspreader von Frauenhass, denn sie verbreiten und normalisieren die Beleidigungen und Bedrohungen. Zur Männersphäre gehören verschiedene Bewegungen, wie etwa Männerrechtsaktivisten und Pick-up-Artists, die Frauen zu Trophäen herabwürdigen. Seit rund 10 Jahren gesellen sich dazu Gruppen wie die Männer, die ihren eigenen Weg gehen, Men Going Their Own Way, MGTOW, oder die sogenannten Incels. Das Kürzel ist kombiniert aus Involuntary and Celibates, also unfreiwillig Enthaltsame. Die Männer, die ihren eigenen Weg gehen, nämlich ohne Rücksicht auf Frauen, halten sich häufig für stark, maskulin, diszipliniert und gut aussehend. Da Frauen nach ihrem Verständnis grundsätzlich untreu, egoistisch und manipulativ sind, sehen diese Männer in romantischen Beziehungen keinen Sinn. Sie üben nicht selten freiwillig sexuellen Verzicht. Das komplette Leben einer Frau von morgen bis nachts, jeden Tag, ist auf Fake, Lug, Betrug, Schauspiel ausgelegt, schreibt ein Nutzer mit dem Namen Mustafa Korkmaz in einer der großen deutschen MGTOW-Facebook-Gruppen. Männer sollen daher besser an eigenen Traumata arbeiten, sich Fähigkeiten aneignen und so weiter. Ein anderes Mal teilt Korkmaz die 10 Regeln der Bewegung. Darunter: finanziere niemals den Lebensstil einer Frau, traue oder glaube niemals einer Frau, heirate nicht. Hinter dem Fantasienamen Korkmaz verbirgt sich ein 32-Jähriger, der geschieden ist. In der deutschsprachigen Bewegung ist er einer der aktiven Mitglieder. Er postet auf seinem Facebook-Profil oft Reden islamischer und islamistischer Hassprediger, in denen vor allem gegen den Feminismus gewettert wird und Frauen degradiert werden. Korkmaz hat auch einen kleinen Gruppenchat bei Telegram eingerichtet. MGTOW Deutschland. Er hat rund 30 Mitglieder. Dort kam die Frage auf, wie man reagieren solle, wenn eine Frau fremd geht. Ein Chatmitglied namens Rocco lässt wissen: das Einzige, was hilft, ist, sie dafür zu schlagen. Klingt hart, ist aber wahr. Das sei ja früher auch üblich gewesen. Frauen heutzutage haben einfach zu viele Rechte, die sie dann immer zu ihrem Vorteil ausspielen. Bla bla bla und so weiter und so weiter. Die Incels dagegen hätten gern Sex, leben unfreiwillig enthaltsam und geben Frauen die Schuld daran. Viele steigern sich in einen abgrundtiefen Hass hinein. Manche verharmlosen Vergewaltigungen oder wünschen Frauen den Tod. Incels sind oft jünger als die Männer, die ihren eigenen Weg gehen, und tauschen sich eher in den verborgenen Ecken des Internet aus. Lange fand man sie auf anonymen Foren wie 8chan oder 4chan. Auch der Dienst Reddit und die Gamer-Plattform Discord sind beliebt. Mittlerweile organisieren sie sich häufig in geschlossenen Internetforen. Die größte Online-Community existiert seit 2017 und zählt rund 12.000 Nutzerkonten. Mitglieder eröffnen dort Diskussionen mit Titeln wie »Warum Frauen so degenerierte Huren sind?« und »Wenn Frauen Huren sind, warum ficken sie dann nicht mit dir?« oder ist Vergewaltigung wirklich so etwas Schlimmes? Gut, ich schließe hier meine kleine Übersicht über diese lang ausgedehnte Spiegelreportage zum Thema Frauenfeindlichkeit im Internet und in der realen Welt. Noch etwas muss angemerkt werden. Die Serie von Attentaten, in denen frauenfeindliche Motive eine Rolle spielten, ist erschreckend lang. 2018 startete ein 25-Jähriger in Toronto einen Amoklauf, in dem er 10 Menschen tötete. Auf Facebook hatte er zuvor einen anderen Attentäter aus Kalifornien gepriesen. Die Incel-Rebellion hat schon begonnen. Mindestens 10 weitere Attentate seit 1989 werden der Incel-Szene zugeordnet. Mit der zunehmenden Gewaltbereitschaft sind auch Sicherheitsbehörden auf die fanatischen, teils militanten Frauenhasser aufmerksam geworden. Eine Bedrohungsanalyse der Behörde für öffentliche Sicherheit des US-Bundesstaats Texas vom Januar 2020 bewertet Incels, die zur Waffe greifen, nicht als Kriminelle, sondern als Terroristen. Aus ihren Reihen entspringe eine wachsende terroristische Gefahr. Allein für die vergangenen 6 Jahre werden Anschläge mit insgesamt 27 Todesopfern in Nordamerika aufgelistet. Diese Taten ließen zusammen mit ihrer extrem brutalen Online-Rhetorik befürchten, dass diese Bedrohung bald genauso tödlich werden kann wie andere terroristische Aktivitäten hierzulande oder diese sogar in den Schatten stellen wird, resümiert die Analyse. Musik. In Deutschland sieht es folgendermaßen aus. Deliktübergreifende Statistiken zu frauenfeindlichen Taten führt niemand, sagt der Spiegel. Und so kann auch niemand etwas Genaueres zur Größe der Gefahr sagen. Aus Schleswig-Holstein etwa heißt es, Ermittlungsverfahren zu sogenannten Incels oder anderen im Netz radikalisierten Frauenhassern werden im Landeskriminalamt nicht geführt. Esteu escoltant Niemandsland, un programa sobre l'actualitat global alemana i barcelonina. Des del cor de Catalunya, una salutació als oients. Família radiofònica! Zu Ende im Vorbeigehen, ganz leise und verschleppt. Gestern waren wir noch Ganoven, heute bist du nur noch weg. Ich stolpere über Fotos und meine Finger zittern leicht. Gestern waren wir noch Piraten, heute ist alles vorbei. Ich nehme uns das nicht übel, es ist nur schade drum. Wir waren doch echt gut zusammen, waren doch echt gut. Und du warst so vieles für mich, doch heute sind wir nur noch Fremde. Alle Zeiten, auch die guten, gehen halt mal zu Ende. Schaust heimlich auf den Boden, wenn du mich siehst. Gestern waren wir noch Ritter, heute sitzt die Stille tief. So vieles, was ich in mir trage, wie viel ich von dir weiß. Gestern waren wir unschlagbar, heute interessiere ich dich einen Scheiß. Aber ich nehme uns das nicht übel, es ist nur schade drum. Wir waren doch recht gut zusammen, waren doch recht gut. Und du warst so vieles für mich, heute sind wir nur noch Fremde. Alle Zeiten, auch die guten, gehen halt mal zu Ende. Schrecklich stark, rauchst eine Menge Zigaretten. Dabei weißt du selbst, in dir sieht's ziemlich anders aus. Und du sitzt nur da, hast unsere Geschichten vergessen. Wir waren wie eine Jahreszeit, gingen einfach so vorbei. Ich nehm uns das nicht übel, nur schade drum, wir waren doch echt gut zusammen, wir waren doch echt gut. Und du warst so vieles für mich, doch heute sind wir nur noch Fremde. Alle Zeiten, auch die guten, gehen halt mal zu Ende. Ich nehm uns das nicht übel, es ist nur schade drum, wir waren doch echt gut, verdammt. Waren doch recht gut. Und du warst echt vieles für mich. Doch heute sind wir nur noch Fremde. Alle Zeiten, auch die guten, gehen halt mal zu Ende. Notícies de Barcelona a Niemandsland. Die Barcelona-Nachrichten für die Woche vom 15. bis zum 22. Februar 2021 im Niemandsland. Das erste Thema ist natürlich die Katalonien-Wahl vom vergangenen 14F, dem 14. Februar. Die Katalaninnen und Katalanen haben gewählt. Und wer bis gestern Abend am Wahlsonntag noch gehofft hatte, dass die beiden Trends, die das Land in nächster Zukunft noch tiefer spalten werden, sich nicht bestätigen würden, für den gab es ein böses Erwachen, als kurz vor Mitternacht alle Stimmen ausgezählt waren. Sowohl das separatistische Lager mit den identitären Nationalisten als auch der Neofaschismus der Partei Vox haben die Wahl gewonnen. So sehr sich Madrids Kandidat Salvador Illa von der PSOE auch als Wahlsieger mit den meisten erhaltenen Stimmen feiern lässt. Tatsache ist, die Independentistas summieren sich auf eine bequeme Mehrheit an Sitzen und dieses Mal sogar an Stimmen. Denn zum ersten Mal haben sie die Schallmauer von 50% der Stimmen durchbrochen und liegen jetzt bei ungefähr 51%. Und wenn man bedenkt, dass diese Leute schon mit 47% verkündet hatten, sie wären die Mehrheit im Lande, dann kann man sich leicht vorstellen, was sie jetzt so alles an Zahlenmagie von sich geben werden. Doch kommen wir zu den Zahlen, zu den Fakten. Wahlsieger in Katalonien ist die sozialistische PSC mit 645.892 Stimmen, das sind 23% und ergibt 33 Sitze im Parlament. An zweiter Stelle liegt die separatistische Esquerra Republicana de Catalunya mit 598.927 Stimmen. Das sind 21,32% und ebenfalls 33 Sitze. Interessant. Mit fast 50.000 Stimmen weniger bekommen sie die gleiche Zahl an Sitzen. An dritter Stelle liegt die rechtskatalanistische Partei Junts per Cat mit 564.074 Stimmen. Das entspricht 20,08% der abgegebenen Stimmen und münzt sich in 32 Sitze um. An vierter Stelle, das ist die große Überraschung, liegt die rechtsradikale Vox mit 250.770 abgegebenen Stimmen für diese Partei. Das entspricht 7,68% und münzt sich in 11 Sitze um. Die linke Comú Podem, der Podemos-Ableger hier in Katalonien, ist mit 192.755 Stimmen Fünfter. Das entspricht 6,88% der abgegebenen Stimmen, aber es gibt dafür nur 8 Sitze. Während die linksradikale Separatistenpartei CUP mit weniger Stimmen, 187.734, also viel weniger Stimmen als die Kommunen, einen Sitz mehr bekommen, also 9. Untergegangen sind sowohl die Ciudadanos-Partei, vor 3 Jahren noch Wahlsiegerin mit 36 Sitzen, die bekam nur noch 6 Sitze, 5,56%, das ist sehr schlapp. Und dann natürlich die rechte PP mit 3 Sitzen und der Puigdemont-Abspalter, PDCAT, ist mit 2,27% ohne Sitz geblieben im Parlament. Die Wahlbeteiligung war mit 53,53% extrem niedrig, zumal wenn man sie mit der von 2017 vergleicht, als sage und schreibe 79,09% gewählt hatten. Die Durchschnittswahlbeteiligung ist hier in Katalonien relativ hoch, immer 64,9%. Allgemein wird die schwache Wahlbeteiligung von Experten als Vorteil für die Independentista-Parteien angesehen, da diese doch mit religiösem Eifer ihre Anhänger zu mobilisieren verstanden hätten. Jedenfalls hat der Sozialist Salvador Illa vor wenigen Wochen noch Gesundheitsminister in Madrid die Wahl gewonnen, wird aber mit diesem Ergebnis wenig anfangen können, also bestimmt keine Regierung mit ihm als Präsidenten bilden können. Genau wie die Partei Ciudadanos vor 3 Jahren, als Inés Arrimadas 36 Sitze holte, doch die Separatisten regieren konnten. Auch dieses Mal sieht alles nach einer Neuauflage einer Indepe-Regierung aus. Der Block aus ERC, Junts und CUP steht mit 74 Sitzen ziemlich bequem da. Die andere Alternative wäre ein Linksbündnis aus PSC, ERC und ECP mit einem Block von ebenfalls 74 Sitzen. Doch diese Variante steht auf wackeligen Beinen, wenn man bedenkt, dass die Rechtsseparatisten von Junts einen harten Propagandakrieg gegen die PSC als Partei des sogenannten Paragraphen 155 geführt hat und führen wird. Zusammenfassend lässt sich sagen, Katalonien hat zwei große Trends zum Vorschein gebracht. Es gibt mehr Stimmen für linke Parteien und mehr Stimmen für separatistische Parteien. Als einen weiteren Schlüssel zum Erfolg der Separatisten wird die Beteiligung der gefangenen Politiker an den Wahlkampfaktionen ihrer Parteien angesehen. Denn alle bekamen Freigängerstatus zuerkannt. So tauchte Herr Oriol Junqueras und Herr Raúl Romeva bei einer Wahlkundgebung ihrer Partei ERC in Badalona auf und hielten flammende Reden gegen Spanien. Auch die Ex-Parlamentspräsidentin Carme Forcadell und die Ex-Conseiller Dolors Bassa spielten eine aktive Rolle im Wahlkampf. Ebenso die Junts per Cat Ex-Conseillers Turull und Jordi Sánchez, die die suprematistische Laura Borràs unterstützten. Worüber im Wahlkampf extrem wenig geredet wurde, waren allerdings die brennenden Themen der Gegenwart. Armut, Massenarbeitslosigkeit, Gewalt gegen Frauen und Kinder, Seuchenschutz, Ökologie und Klimakatastrophe. Hier stach allein die Partei von Jessica Albiach, En Comú Podem, hervor. Auf einer Wahlveranstaltung kamen letzte Woche Albiach, Ada Colau, die Bürgermeisterin von Barcelona, und die Ministerin für Gleichheit, Irene Montero, aus Madrid zusammen und legten ihr Konzept zur Verbesserung der Rechte der Frauen vor. Eine Meldung von der Coronavirus-Front. Katalonien übertraf am vergangenen Freitag die Zahl von 20.000 Corona-Toten seit Ausbruch der Pandemie vor einem Jahr. Offizielles Todesdatum des ersten Corona-Patienten ist der 6. März 2020. 20.020 Opfer ist die vom katalanischen Gesundheitsamt genannte offizielle Zahl der Verstorbenen. Die Situation in den Intensivstationen ist immer noch angespannt. 671 von insgesamt 2.457 Corona-Patienten in katalanischen Krankenhäusern liegen auf der Intensivstation. Der Ausbreitungskoeffizient der Seuche wird von der Generalitat mit 0,82 angegeben. Thema Stadtplanung und Urbanismus in Barcelona. Um zu vermeiden, dass der Bezirk Gràcia seine Persönlichkeit und urbane Charakteristik einbüßt, hat die Kommission der Regierung des Rathauses eine Modifizierung des sogenannten MPGM, das heißt des Plan General de Modificación del Metropolitano, angekündigt. Also eine generelle Modifikationsplanung des Stadtgebiets, wobei die Beteiligung der Anwohner eine größere Rolle spielen werde, heißt es. Ziel dieses Planes ist es, Aussehen und typische Struktur der Fassaden und Gebäude, die zum Abriss anstehen, zu bewahren und bei den urbanistischen Reformen zu berücksichtigen. Dabei geht es darum, unter anderem im Bezirk Gràcia 2000 Sozialwohnungen zu bauen, obwohl kaum bebaubare Grundstücke vorhanden sind. Das heißt, alte Häuser müssen abgerissen werden. Das an die Presse gegebene Dokument des MPGM sieht vor, mehr Parterre-Ladenlokale zu nutzen und die Begrünung zu erweitern. Gràcia solle Gràcia bleiben, so lautet der Slogan. Plätze und Fassaden, Fußgängerzonen und die kleinen Gassen sollen bestehen bleiben, wie sie sind, wie etwa die Plaza del Sol. Ladenlokale, die leer stehen, sollen zu Wohnraum umgebaut werden. Janet Sanz, das ist die Regidora de Ecología, Urbanisme, Infrastructura y Mobilitat, also die, könnte man sagen, Baustadträtin, erklärte all dies zusammen mit ihrem Kollegen aus Gràcia, Eloy Badia. Schon im vergangenen Dezember, so Frau Sanz, habe man erklärt, man werde die Zahl der Sozialwohnungen von 564 auf 1026 im Bezirk Gràcia aufstocken, wobei die Struktur der Hinterhöfe und Gärten erhalten bleiben solle. Meine Damen und Herren, Sie hören Niemandsland. 91,4 in deutscher Sprache bei Contrabanda FM in Barcelona. Niemandsland, eine freie Stimme in einer wenig freien Welt. Kulturdschungel Barcelona. Da regt sich jetzt neues Leben. Das Festival Guitar Barcelona, BCN, kehrt in die Stadt zurück. Mehr als 50 Live-Konzerte sind vorgesehen. Am 20. März soll der Palau San Jordi wieder öffnen. An unterschiedlichen Orten soll das Festival bis Oktober andauern. Am Freitag vergangener Woche ging es los. Joel Lopez spielte im Palau de la Música vor, Achtung, 50% Forum. Das sind also doch einige tausend Leute. Die Eintrittskarten waren ausverkauft. Am 20. März wird Carlos Setnes im Palau San Jordi auftreten. 3.500 Zuschauer sind hier zugelassen. Mit Maske, Abstandsregelung und Hygienemaßnahmen natürlich. Die Festivalleitung von Guitar BCN erklärte, die Kultur sei ein sicherer Ort. Man habe schon über 25.000 Eintrittskarten verkauft. Man hoffe, die Vorjahreszahl von 44.362 zu übertreffen. Vorgesehen sind Auftritte an Orten wie der Sala Barz und Leute wie Lamala Rodriguez, Coque Maya und Danny Ocean sind vorgesehen. Thema Steine schmeißen auf Musikinstrumente. Wer hätte das nicht vielleicht einmal gerne getan, wie The Who oder Jimi Hendrix seine Gitarre auf dem Verstärkerkasten zertrümmern? Eine irre Kunstaktion gab es im Kulturzentrum Ars Santa Monica an der Rambla unten am vergangenen Wochenende. Museumsbesucher konnten von einem Absperrgitter aus mit Steinen auf die Musikinstrumente eines Streichquartetts werfen. Ja, Sie haben richtig gehört. Die Geigen und Bratschen hingen an Schnüren von der Decke in der Luft in etwa einem Meter Höhe. Der Abstand betrug circa 20 Meter und los ging's. Steine lagen auf dem Boden, man nahm sie und warf sie auf die Instrumente. Es handelte sich um eine sogenannte Kunstaktion einer Künstlergruppe aus Frankreich mit dem lustigen Namen La Création. Sous les violins, la plage. Unter den Geigen liegt der Strand. Das ist eine witzige Anspielung auf die Parole des Pariser Mais von 1968, unter dem Pflaster liegt der Strand. Dies alles unter Musikbeschallung durch Haydns Streichquartett Nummer 66 in Sol Major, Opus 77. Mollys und Steine auf die Geigenschweine, möchte man da ausrufen. Hier die Zahlen der Wahl vom vergangenen Sonntag, dem 14. für Barcelona. Achtung, nur für Barcelona. Da hat die PSC, die Sozialistische Partei, gewonnen. 23 Sitze. Die linksrepublikanische ERC 18. Die Junts, die rechten Katalanisten, 16. Die Vox 7. En Comú Podem, die Partei der Bürgermeisterin Ada Colau, 7 Sitze. Die CUP 5 Sitze. Ciudadanos 5 und PP 3. Musikstadt Barcelona. Im Rahmen des Festivals Guitar BCN ist für Mai auch die zweite Ausgabe des Flamenc Cut Festivals vorgesehen. Ja, und das Flamenco Gitarrenfestival mit Auftritten von Muchacho y los Sobrinos, Alba Carmona, Lucia Fernanda y Pedro Fernández. Ort ist der Palau Robert an der Diagonal Ecke Paseo de Gracia oben. Radio Teletaxi sponsort das Festival, das im letzten Jahr nur im Netz stattfand oder auf, wie gesagt, virtuellen Bühnen. Kommen wir zum großen Thema, das die letzten Tage die Öffentlichkeit hier auffühlt und die Stadt. Es geht um die Meinungsfreiheit und die Protestkultur. Nachdem der Rapper Pablo Hasél ins Gefängnis gewandert ist, kam es in Barcelona, Lleida, Girona und auch in Städten außerhalb Kataloniens, wie Madrid, Valencia, auch am zweiten Abend zu zum Teil schweren Verwüstungen und Ausschreitungen. Während an vielen Orten Tausende meist friedlich protestierten und die sofortige Freilassung des Rappers forderten, begannen kleine Gruppen, wie schon bei vergangenen Anlässen, Müllcontainer anzuzünden und urbanes Mobiliar zu zerstören. Motorräder wurden verbrannt, Fensterscheiben von Banken und einer Polizeiwache wurden eingeschmissen. Allein in Barcelona gab es am Mittwochabend über 30 Verhaftungen und Millionenschäden. Eine junge Frau verlor ein Auge und wird am heutigen Donnerstag, dem 18. Februar, im Hospital Klinik operiert. Ob diese Verletzung durch ein Gummigeschoss der Mossos d'Esquadra-Polizei verursacht worden ist, soll eine Untersuchung feststellen. Die Tatsache, dass der Rapper Pablo Hasél Katalane ist und gegen die spanische Polizei und die Monarchie anrappt, mit allerlei Hassparolen, hat auch die Independentistas auf den Plan gerufen und die CDRs reaktiviert, denn sie identifizieren Hasél mit den gefangenen Politikern des katalanischen Separatismusprozesses gegen einen gemeinsamen Feind. Spanien. Der Rapper Hazell ist für die Justiz kein Unbekannter. In 4 verschiedenen Strafsachen wurde er schon zu mehreren Jahren Gefängnis verurteilt. Etwa vor 4 Jahren bereits wurde Hazell wegen Aufrufs zur terroristischen Gewalt verurteilt, als er Terrororganisationen wie die baskische ETA, aber auch Al-Qaida, Grapo und eine kleine Terrorgruppe der 90er Jahre hier in Katalonien, die Terra Jure, in seinen Sprechgesängen vor Publikum verherrlichte und als Vorbild darstellte. Indessen setzte der oberste Gerichtshof die Strafe für diese Straftatbestände aus. Wiederum 2 Jahre später, 2018, gab es eine erneute Verurteilung gegen Hazell wegen derselben Straftatbestände. Bomben unter die Autos von dem und dem zu legen, sang der Mann sich um Kopf und Kragen. Auch diese Strafe von 2 Jahren, der Mann hatte Glück, wurde vom obersten Gerichtshof auf 9 Monate herabgestuft. Auch 2 weitere Verurteilungen wegen Aggressionen gegen Journalisten und Politiker stehen noch in der Revision. Auf einem Video ist Hazell zu sehen, wie er auf einen Mann einprügelt. Der katalanische Vizepräsident sieht, wie viele Linke und der Großteil des separatistischen Lagers, Hazell als unschuldiges Opfer der spanischen Justiz, die, so Herr Pere Aragonés, der ist Interims-Vizepräsident des Govern hier in Katalonien, die Redefreiheit verfolgt und die spanische Krone stärker beschützt als die Bürger. Rechte Politiker wiederum sehen darin eine klare Sache. Sie bezeichnen Hazell als Delinquenten, der den Terrorismus lobt und zu Gewalttaten aufruft. José Luis Almeida, der ist Bürgermeister von Madrid, da gab es gestern ordentlich Randale und Verwüstungen, der erklärte etwa, gute Nachricht, dass ein Verbrecher im Gefängnis landet. Ganz anders Jordi Sánchez, einer der gefangenen Politiker des Separatistenprozesses, der erklärte, die Inhaftierung des Rappers ist ein Beweis mehr für die Rückständigkeit, in der Spanien lebt. Die Frage ist nun, wie viel Aufruf zu Gewalttaten und wie viel Beleidigungen und Beschimpfungen sind erlaubt in der sogenannten Kunst? Es läuft seit Jahren schon die Debatte darüber, ob man auf der Bühne singen darf, töte diese oder jene. Dabei wird natürlich unterschieden, ob es gegen die herrschende Klasse und ihre bewaffneten Organe geht, den Repressionsapparat des Staates und so weiter. Viele verwechseln das mit Gewaltaufrufen allgemein. Nicht zu vergessen auch, dass es in Spanien eine lange Tradition der Zensur und der Unterdrückung der freien Meinungsäußerung gibt. 40 Jahre Franco-Diktatur haben bis heute noch ihre Spuren in allen Bereichen des Staates, der Gesellschaft, der Kunst und der Politik hinterlassen. Liedermacher, Sänger und unerwünschte Stimmen wurden schon allzu oft zum Schweigen gebracht in diesem Land. Nun gibt es aber in Madrid eine sogenannte linke Regierung aus PSOE und Podemos und der Streit um den Rapper ist jetzt bis ins Herz dieser doch sehr wackeligen Regierungskoalition vorgedrungen, weil Mitglieder dieser Regierung, nämlich Leute von Podemos, offen Partei für den Rapper ergreifen, so Pablo Iglesias zum Beispiel, der Vizepräsident, oder die Leute gehen selber zur Demo, so Herr Echenique von Podemos. Einer Demo, wo später natürlich dann Steine und Straßenschilder durch die Gegend flogen, Geschäfte geplündert wurden und so weiter. Zudem messe die spanische Justiz im Fall Hazell, so sagen viele, mit zweierlei Maß. Während die Polizei den Rapper aus der Uni Lleida schleift, wo er sich verschanzt hatte, hält in Madrid ein phalangistischer Neonazi eine flammende Rede gegen die Juden. Der Jude sei schuld und unser aller Feind. Der faschistische Hetzer ist bisher von der Justiz unbehelligt geblieben. Erinnern wir auch an den Fall des Rappers Valtonyc, der wie Hazell ebenfalls wegen der gleichen Delikte verurteilt worden ist und sich nach Brüssel abgesetzt hat, wie Puigdemont. Valtonyc sang ziemlich böse Hassgeschichten über das spanische Königshaus, so Zeilen und Blüten wie »Eines Tages werden wir den Marivent-Palast auf Mallorca mit der Kalaschnikow besetzen«. Klingt sehr niedlich. Oder schade, dass der König Juan Carlos sich nur die Hüfte und nicht den Schädel zertrümmert hat, nachdem Juan Carlos wahrscheinlich betrunken gestürzt war vor einigen Jahren. Valtonyc sang über Königin Sophia hasserfüllte Spottgesänge, während im Hintergrund das Geräusch eines Maschinengewehrs zu hören ist. Oder er singt, mal sehen, ob Etta eine Bombe legt und sie explodieren lässt. Ist das Gunst? Muss man das schützen? Darf das bestraft werden oder nicht? Das ist die große, große Frage. Eine weitere Meldung zum gleichen Thema fast, Islamophobie. Wie weit geht die Redefreiheit? Die Staatsanwaltschaft Barcelona hat ein Ermittlungsverfahren gegen die ultrarechte Vox-Partei eingeleitet, nachdem verschiedene Islamverbände diese wegen Islamhetze angezeigt haben. Vox hatte im Wahlkampf eine Kampagne unter dem Aufruf »Stopp die Islamisierung in Spanien« gestartet. Das Ministerium für Öffentlichkeit, Ministerio Público, untersucht, ob es sich hierbei um ein sogenanntes Hassdelikt handelt. Und kommen wir noch einmal auf die Meldung von gerade zurück, als ich gesagt hatte, dass in Madrid Neofaschisten Judenhetze betrieben haben. Ich sehe gerade auf meinem Bildschirm, dass, wie vorhin bei der Nachricht, wie gesagt, über Hassrapper Hazel erwähnt, eine Frau, es war eine Frau, bei einem Akt der Ehrung der Blauen Division, División Azul, in Madrid am vergangenen 13. Februar in der Nähe des Friedhofes de la Almudena eine antisemitische Rede gehalten hat. Teilnehmer der Veranstaltung hatten den Nazi-Gruß gemacht. Es wurde gesagt, dass der Jude schuld sei und der ewige Feind. Auch hier hat die Staatsanwaltschaft, wie ich gerade erfahre, in Madrid ein Ermittlungsverfahren eingeleitet wegen Hassdelikt oder des Verdachts eines Hassdelikts. Die Frage, wie gesagt, ist hier wie dort, werden die Hassbotschaften durch das Recht auf freie Meinungsäußerung laut der Verfassung geschützt? Das ist manchmal leicht zu sagen und manchmal ist es schwer zu ermitteln. Und hiermit beende ich den Barcelona Nachrichtenblock für die Woche vom 15. bis zum 22. Februar. Jo! Land. Eine freie Stimme in einer wenig freien Welt. Kontrabanda FM 91.4 in Barcelona. Seit 1998 im Äther. Ist ein Scheißverein. Wer schreit schwarze Sau, das war kein Elfmeter. Wer raucht Kabinett und trinkt Wurzelpeter? Wer hat Berufe, in denen man noch schwitzt? Wer sagt, kennst du den? Und dann kommt auch der Witz. Geht nach der Schicht oder vom Büro ins Sonnen, ins Fitness, ins Nagelstudio. Hier ist die Welt noch in Ordnung, hier stimmt die Chemie. Frauen backen Kuchen und die Männer essen sie. Wer fährt mit dem Trecker am Vatertag? Wer schreibt, ich hab den längsten auf seinen langen Truck? Am Bein. Wer trägt feinen Rip überm Vampirline? Wer liegt in Malle besoffen am Strand mit seinem gesunden Menschenverstand? Russige Wangen, schwielige Hände, ich hab so Sehnsucht nach den niederen Ständen. Wenn ich Hacke Peter seh, dann kriege ich solche Sehnsucht.

einer dokumentarischen Montage von Interviews mit sowjetischen Mädchen und Frauen, die im Zweiten Weltkrieg an der Front gekämpft haben. Von jemandem gezeugt werden? Da gibt es leider nichts mehr, woraus Leben entstehen könnte. Ja, das wird mich heilen. Ich kann das nicht. Ein Kind? Ich ganz allein? Wir ziehen ihn zusammen auf. Auch ihr, dargestellt von Viktoria Miroschnischenko, die kurz nach der deutschen Belagerung als Krankenschwester in einem Leningrader Militärhospital arbeitet, ist eine ehemalige Rotarmistin. Der Krieg ist aus, aber was herrscht, lässt sich Frieden nicht nennen. Der Mensch des Krieges musste ein Mensch des Nichtkrieges werden, so Alexejewitsch, auf deren 1985 erstmals veröffentlichtes Buch sich der russische Regisseur Kantemir Balagow maßgeblich bezieht. In Bohnenstange ist der Nichtkrieg ein ganz eigener, auch filmisch markierter Raum, in dem deren Schwellen die Verwundeten, Verkrüppelten und seelisch Beschädigten unaufhörlich zu kämpfen haben. Das Abgestorbene wirkt im noch Lebendigen fort, die Gegenwart eine kollektive Paralyse, ein ständiges Ringen nach Luft. Wegen ihrer Anfälle wurde Ia schon früher von der Armee freigestellt. So hat sie Paschka, den in den letzten Kriegsjahren geborenen Sohn ihrer besten Freundin, von der Front mitgenommen und in einer Gemeinschaftsunterkunft liebevoll aufgezogen. Doch als Mascha, dargestellt von Vassilia Bereligina, agil, ungestüm und gut zwei Kopf kleiner als die insektenhaft spindelige ihr, nach Leningrad zurückkehrt, ist der kleine Junge tot. Der Schmerz über den Verlust und die Schuld der Freundin lassen zwischen den Überlebenden eine gefährliche Dynamik aus Dominanz, Abhängigkeit und Liebe erwachsen. Wie eingangs gesagt, über 1 Million Frauen kämpften im Zweiten Weltkrieg als Scharfschützinnen, Flakgeschützführerinnen, Sanitäterinnen oder Partisaninnen bei der Roten Armee. Um ihre Stimmen, die in den heroischen, von Männern über Männer geschriebenen Kriegserzählungen nicht vorkommen, geht es auch Balagow. Einmal spricht er ganz explizit die Missachtung an, die den Frontheimkehrerinnen gelegentlich entgegenschlug. Während man die Männer ehrte, wurde der Beitrag der Rotarmistinnen kleingeredet. In Bohnenstange nennt eine reiche Frau Maschas Tätigkeit einmal abfällig eine Nebenrolle, und in der Bezeichnung Armeelager-Ehefrau schwingt unüberhörbar das Stigma der Hure mit. Bohnenstange ist ein Stück Geschichtsschreibung mit anderen Mitteln, denn bei Balakow sind es allein die Körper, die vom Krieg sprechen. Vor allem ein Gedanke von Alexejewitsch zieht sich wie eine psychotische Spur durch den Film. Wie unerträglich es ist zu töten, denn eine Frau gibt Leben. Der Film hat 139 Minuten Länge, der ist schon seit letztes Jahr, Ende Oktober, in Russland zumindest, in den Kinos und bestimmten Foren gelaufen, und man kann ihn im Internet, wenn man lange sucht, in verschiedenen Foren finden. Kantemir Balagow, Bohnenstange, Russland 2019. Jetzt kommt Bammel mit seiner Sektion Bammels Bambule auf der Leinwand. Ich begrüße ihn erstmal. Hallo Bammel. Dann leg mal los. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Bambule auf der Leinwand, meiner Kinoempfehlung hier im Radio Niemandsland. Dede, ich freue mich, dass ich wieder mal die Möglichkeit habe, hier einen Film vorzustellen. Und ich glaube, es geht, oder ich hoffe, es geht den Hörerinnen und Hörern von Radio Niemandsland genauso. Mein Film aus Spanien heute auf dem Programm. Die Goya-Verleihung steht vor der Tür am 6. März. Und ich habe mir überlegt, ich nehme einen der Filme, die in der engeren Auswahl sind für einen Titel. In der aktuellen Ausgabe von Cinemania, einer Filmzeitschrift, die ich ganz gut finde, um sich über das aktuelle Kinogeschehen zu informieren, wenn man schnelle und kurze Informationen möchte und gute Unterhaltung. Also ich finde, es ist ein Kinomagazin, das ganz okay ist. Cinemania hat eine ganzseitige Anzeige geschaltet. Dort steht zu lesen Producciones Aragonesas, die für die Premios de Goyas nominiert sind. Und dort werden drei Filme vorgestellt. Man spricht sozusagen sogar schon von einer neuen Filmschule aus Aragon, speziell natürlich aus Zaragoza. Uno para Todos ist einer der Titel. Gastos Incluidos ist der andere. Und der dritte Titel, über den wir heute sprechen wollen, ist Las Niñas. Ein Film, der Anfang der 90er Jahre, genau genommen im Jahr 1992, in einer Klosterschule für junge Mädchen spielt. Ich finde ihn ganz, ganz toll. Un, dos, tres, y... Si tú tuvieras que preguntar una cosa a una niña, a una de estas colegialas, ¿qué les preguntaría? No les preguntaría, les daría un consejo, pónselo. Bueno, pues esta es Brisa, vuestra nueva compañera. ¿Quieres decirles algo? ¿Conoces este grupo? Pues quieres que te grabe una cinta, si los conoces. Zuerst noch mal ein bisschen zwei Schritte zurück. Ich hatte ein bisschen ein Problem damit, mich in diesen Film zu begeben, weil genderbedingt ist es ja jetzt nicht so ganz mein Thema. Ich bin über 50, ich bin ein Mann und warum sollte ich mir einen Film über junge Frauen in den 90er Jahren anschauen, die in einer Klosterschule sind? Aber darin liegt ja genau die Qualität eines guten Filmes, dass selbst Themen, die man selbst vielleicht nicht so unbedingt selbst erlebt oder reflektiert hat, reflektieren mag, dass er die gut darstellt. Und das ist diesem Film, finde ich, ausgesprochen gut gelungen. La sexualidad forma parte del plan de Dios. Mamá, ¿me compras un top? ¿Cómo un top? Pues es como un sujetador, pero para niños. Aber kommen wir mal zurück zu dem Film. Also, es geht um Las Niñas. Auf dem Filmplakat sehen wir sechs junge Frauen, die, wie gesagt, auf eine Klosterschule gehen in Zaragoza. Der Film, finde ich, macht ganz viele Sachen richtig und die Regisseurin Pilar Palomero heißt sie, geboren in Zaragoza 1980. Wir machen jetzt ein bisschen Wikipedia, wie immer. Die hat die Filmhochschule in Madrid besucht und ich glaube, es ist einer ihrer ersten richtig großen Filme. Im Wikipedia ist auch zu lesen, dass sie mit Belatar, einem ganz großen Cineasten aus Sarajevo, zusammengearbeitet hat, bevor sie ihren ersten eigenen Film gemacht hat. Und das kann man sehr deutlich an der Handschrift dieses Films ablesen. Wie gesagt, ist nicht so richtig mein Thema gewesen, aber ich finde, der Film packt einen unglaublich gut und hat eine tolle filmische Handschrift. Die Kamera ist atemberaubend schön und ja, jetzt ist er nominiert für den Goya. Er hat beim Festival International de Cine de Huesca dick abgeräumt in Malaga. Beim Festival de Cine in Sarajevo gab es, glaube ich, auch einen Preis. Nochmal zurück zu dieser Filmzeitschrift Cinemania. Die haben ihn in der Januar-Ausgabe in ihrem Ranking für die 20 besten Filme von 2020, denn der Film ist schon ein paar Wochen alt, auf den Platz 1 gehoben. Und zwar vor The Tenant, vor so populären Filmen wie Mank von David Fincher oder den 1917, den ich auch ganz toll fand. Aber dieser Film hat es tatsächlich auf den ersten Platz geschafft im Ranking. Und das hat mich neugierig gemacht. Und ich glaube, das genau sollte euch auch neugierig machen. Selbst wenn ihr Männer seid und euch vielleicht das Thema jetzt nicht so ganz anspricht, ist es wirklich ein toller Film. Ich denke, dass Frauen, die in dieser Zeit aufgewachsen sind, natürlich einen ganz anderen Blick auf diesen Film haben, weil es genau um diese Generation geht. Aber das ist nicht so wichtig, sondern wichtig ist wirklich diese filmische Handschrift dieser Dame. Ja, ich finde, man muss ihn auf jeden Fall auch auf der großen Leinwand sehen. Im Moment der Aufzeichnung läuft er im Filmax Gran Via. Das finde ich eigentlich eine ganz tolle Leinwand, aber nicht so ein richtig schönes Kino. Ein schönes Kino, um den Film zu sehen, wäre das Renoir Florida Blanca im Raval am Mercat San Antoni. Und er läuft ja auf vielen großen Leinwänden und vor allen Dingen kann man ihn als Bezahlversion inzwischen auch schon bei FilmIn sehen, dem Filmportal, wo ich zumindest viele Filme gucke. Aber das ist dem oder der geneigten Hörerinnen freigestellt. Ich hoffe, ich konnte euch den Film ein bisschen schmackhaft machen und ja, schaut ihn euch an. Ist ein toller Film. A mí nunca, nunca me han pedido rey. Yo nunca, nunca he sido huérfana. Mein Filmtipp für diese Woche, Pilar Palomero, Las Niñas. Schauen wir mal, ob er ein Goya gewinnt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es schafft. Er, der Film. Man müsste eigentlich sagen, die Filmin bei diesem Film. Okay, ciao, ciao. Und das war's für heute. Niemandsland verabschiedet sich. Vielen Dank, Bammel, für diesen sehr informativen Beitrag. Ich habe den Film Las Niñas übrigens auch gesehen. Und ich kann alles, was du gesagt hast, nur unterstreichen und bestätigen. Bleiben Sie gesund, liebe Hörerinnen und Hörer. Und hören Sie weiter Contrabanda FM auf dem Streaming unter www.contrabanda.org im Internet. Und natürlich niemandsland.contrabanda.org. Tschüss, agur, adeo, bis nächste Woche. Am Helden konsumieren, was uns täglich dargeboten wird. Wir sind vor Ort, wir sind parallel im Netz. Deine Schwingung, die wir nicht registrieren, von den Ikonen lebt keiner ohne uns. Innovationen werden besonders geschätzt. Leute, erscheinen selten auf der Leinwand. Wir schauen lieber zu und winken unseren Helden Glück. Leute wie ich, wir sind ohne Konkurrenz im Verbreiten von Anonymität. Der Stoff, aus dem die Megasterne sind, ist durchaus göttlich. In uns wohnt eine komplett andere Natur. Latente Presse und alles Rampenlicht. Zu viele Freunde sind unerträglich. Öffentlichkeit behindert uns nur. Leute, erscheinen selten auf der Leinwand. Wir schauen lieber zu und winken unserem Helden Glück. Leute wie ich, wir sind ohne Konkurrenz im Verbreiten von Anonymität. Auf und sehe tausend Leute.